صبح بدا نور ظهر نجم وشمس وقمر ألقى على الدنيا الدرر هذا عمر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Bruder, es gibt eine Sache, was wir in der Geschichte der Propheten immer gesehen haben, und zwar, dass sie gegen ihre eigenen Völker bzw. gegen die eigenen Systeme kämpfen. Sie sind immer innerhalb eines Kampfes gegen die vorherrschende Macht, die vor Ort war. Und Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, er sagt zu diesem Thema, der Grund, dass sich die Propheten mit den ganzen Leuten bekriegt haben, war nicht wegen der Rububiyya. Denn es ging nicht darum, dass die Propheten sich bekriegt haben, weil sie mit den Leuten einen Ikhtilaf darüber hatten, wer der Erschaffer ist, wer die Himmel erschaffen hat, wer die Erde erschaffen hat. Er sagt, das war nicht der Ikhtilaf zwischen denen. Er sagt, der Ikhtilaf, dass sie sich bekriegt haben, war in Uluhiyya. Was heißt Uluhiyya? Dass man Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbetet in den Taten des Dieners. Dass du deinen Rabb niemanden beigesellst. Und er sagt, deswegen haben sich die Propheten mit den Leuten bekämpft. Und eine Sache möchte ich dem hinzufügen, da will ich eigentlich auch hinkommen. Heute gibt es zwei Begriffe, subhanallah. Genauso wie die Propheten ihre Völker bzw. die Mächte bekämpft haben, wenn du diese zwei Begriffe heute benutzt, wirst du auch bekämpft. Und zwar das einmal Takfir und einmal Tarut. Subhanallah, yani egal ob das ein Talibul Ilm ist, der sich so nennt oder nicht, wenn man über die Begriffe Tarut und Takfir redet, siehst du in den Gesichtern einiger Leute, dass ihre Gesichter dunkel werden, subhanallah. Ihre Miene verzieht sich im Sinne von, also du siehst in deren Augen, ah, nicht dieses Thema schon wieder. Und wirklich, yani, sie bekriegen die Muslime von diesen, über diese Begriffe, subhanallah. Und sie machen sich lustig über die Muslime. Zum Beispiel, ihr kennt doch einen, er sagt zum Beispiel, sie kommen gerade aus ihrer Mutter raus, Takfir. Macht sich so lustig, subhanallah. Ich möchte inshallah ein Vers vorlesen, damit zum Thema kommen. Ich lese im Surah An-Naml, Vers 45. Allah subhanahu wa ta'ala da sagt dort, استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ يَحْبُدُ اللَّهِ. Den Thamud haben wir ihrem Bruder Salih geschickt, weswegen أَنْ يَحْبُدُ اللَّهِ, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Was ist danach passiert? فَإِذَا هُمْ فَرِقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Dann wurden sie zwei verfeindete Gruppen, die sich bekämpft haben. Wofür kommt dieses Fah hier in diesem Vers? Für Ta'qib sofort. Yani sofort, nachdem Salih a.s. zum Tawhid eingeladen hat, sind das zwei verfeindete Gruppen geworden, die sich bekämpft haben, die sich bekriegt haben. Warum, Achi? Weil das in der Geschichte immer so war, wie ich gerade von Mohammed ibn Abdul Wahhab gesagt habe. Wenn es zum Tawhid ging, wenn es um Tawhid Uluhiyya ging, haben die Leute ihre Propheten bekämpft und die haben die Message nicht akzeptiert. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig, den Tafsir von diesem Vers zu lesen. Das rate ich euch. Ich werde da jetzt nicht sehr viel reingehen, aber ihr werdet generell immer das finden. Die Ulama sagen, sie haben sich getrennt als Kuffar und als Muslime, als Muschlings und als Mu'minun. Weswegen? Es wurde der Takfir ausgesprochen. Die Propheten haben so eine Religion erzählt, die Gegenseite hat verstanden, dass ihre Vorväter in der Hölle sind. Geht das ohne Takfir? Das geht ohne Takfir nicht. Subhanallah. Deswegen, und eine Sache, warum handelt unser Ders heute, was ist das Thema? Ist Takfir nur eine Sache der Gelehrten oder nicht? Das wird das Thema heute sein, inshallah. Ich möchte anfangen mit Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Er sagt in Nawaqidul Islam, die Ausschlüsse des Islams, als dritten Punkt, man nam yukaffiril mushrikin. Wer auf die Mushrik, auf die Mushriks, auf die Götzendiener, den Takfir nicht ausspricht, au shakka fi kufrihim, oder in ihren Kufr Zweifel hat, oder ihren Weg als richtig angeht, Kafara, er ist selber ein Kafir. Yani, wer den Takfir auf diese Leute nicht ausspricht oder Fragezeichen in ihrem Kufr hat oder ihren Weg als richtig angeht, er ist selber ein Kafir. In Ad-Durar al-Saniyya sagt er das in einem anderen Wortlaut, da sagt er das, man lam yukaffir al-Kafir aw shakka fi kufrihi aw sahaha madhhabahu faqad kafara bi ijma' al-Muslimin. Wer auf dem Kafir den Takfir nicht ausspricht, seinen Weg als richtig angeht oder Zweifel in seinem Kufr hat, er ist mit Konsens der Muslime ein Kafir. Guck mal, er überliefert einen Konsens der Muslime. Generell, wenn wir uns die Shurah angucken, die diese Qaida analysiert haben, sehen wir, sie bringen keine Einengung im Hukum. Im Sinne von, sie sagen nicht, das darf nur der Gelehrte machen. Und ich sage auch warum. Guck mal, ich sage eigentlich das, wo wir am Ende hinkommen wollen, am Anfang. Es geht um Folgendes. Takfir ist Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein Recht des Islams und das gehört Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala auf ihn jemanden den Takfir spricht, musst du es auch machen. Tamam? Mehr darfst du nicht machen. Ja. Du darfst den Takfir auf jemanden nicht aussprechen, auf dem Allah den Takfir nicht ausgesprochen hat. Warum? Weil das ist Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist nicht unser Recht. Und jetzt kommt auch das Gefährliche. Warum wird man zum Käfer? Also wird man Käfer, weil man zum Käfer nicht Käfer gesagt hat? Nein. Die Illa ist folgendes. Du leugnest den Vers bzw. den Hadith, den Alayhi Salam gebracht hat, bzw. den Vers, den Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Das ist der Grund. Du leugnest es. Ich gebe jetzt ein Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ. Wer sich eine andere Religion nimmt außer dem Islam, von ihm wird das niemals akzeptiert. Und weiter im Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und er wird im Akhirah zu den Verlierern gehören. Eindeutig, oder? Zum Beispiel ein Buddhist, hat er sich jetzt eine andere Religion genommen außer Islam? Hat er. Wenn jetzt einer auf die Idee kommt zu sagen, ich kann aber auf den Buddhisten Takfir nicht aussprechen, weil ich bin kein Gelehrter und ich habe diese Sachen nicht studiert, ist er jetzt damit entschuldigt oder nicht? Er ist damit nicht entschuldigt. Warum? Weil diesen Vers, den wir jetzt vorgelesen haben, wer sich eine andere Religion nimmt, außer den Islam, Allah sagt, es wird von ihm nicht akzeptiert. Yani, diese Person als Buddhist, den wir als Beispiel geben, er ist in Jahannam. Wenn jetzt jemand den Hukum dieser Person nicht gibt, er leugnet diesen Vers und alle anderen Verse, wo Allah subhanahu wa ta'ala nur Islam als Religion akzeptiert. Ach, das ist einfach, der Mann. Ist kein Problem. Wir machen jetzt weiter, inshallah. Und guck mal, ich werde jetzt inshallah ein paar Aussprüche von Gelehrten lesen. Ich fange inshallah an mit Qadi Iyab. Warum ich mit ihm anfange ist, er ist einer der Ersten, der diese Qaida, diese Regel aufgestellt hat. Der auf den Käfer den Takfir nicht ausspricht, er ist selber ein Käfer. Er sagt, ولهذا, deswegen, نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل. Er sagt, wir machen den Takfir auf die Leute, die sich eine andere Religion nehmen, außer die Religion der Muslime. Die sich einen anderen Weg beugen, dem Muslime sich nicht beugen. Und jetzt zählt er auf, jetzt hört zu, das ist sehr wichtig. Oder wir machen den Takfir auf diejenigen, die deren Hukum nicht geben. Also die sind leise. Die sagen, wir können das nicht machen, wir machen Tawakkuf, okay? Oder sie haben Zweifel. Ja, sie haben den Zweifel über eine Person, die sich eine andere Religion genommen hat, außer Islam. Oder auch auf denjenigen, der deren Weg als richtig ansieht. Bruder, wird das verstanden, inshallah? Kein Problem, dämmer. Yani, einer hat sich eine andere Religion genommen, außer dem Islam. Er sagt, wir machen Takfir auf diese Person und auf den, der auf ihn den Takfir nicht ausspricht. Und jetzt hört zu, das ist sehr wichtig, was er jetzt sagt. Auch wenn er den Islam sich zuschreibt. Also auch wenn er sich dem Islam zuschreibt und seinen Islam zeigt. Und auch wenn er an den Islam glaubt. Yani, er gibt von sich aus, dass er Muslim ist und auch wenn er an den Islam glaubt. Subhanallah. Yani, das ist eigentlich genau das, was die Leute heute sagen. Guck mal, Bruder, ich habe keinen Schirk, ich habe keinen Kufur, ich bete nur Allah alleine an. Aber über folgende Person, ich halte mich raus. Kann er das sagen? Er kann das nicht sagen. Guck mal, Qadi Iyad macht auf ihn auch den Takfir. Und dann sagt er, وَاَعْتَقَضَ إِبَاطَالِ كُلِّ مَذَهْبٍ سِوَاهُ فَهُوَ كَافٌ بِنْ إِثْهَارِ مَا أَثْهَرَ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ. Und er sagt, auch wenn er alle anderen Wege außer Islam falsch ansieht, wir machen trotzdem auf ihn den Takfir, bis er nicht das Gegenteil zeigt von dem, was er drauf ist. Allahu Akbar. Subhanallah. Achi, er sagt folgendes. Yani, wenn jemand in einer eindeutigen Messele, das werden wir gleich auch erklären müssen, wer ist damit gemeint? Wer ist dieser Käfir? Yani, wenn er in einer eindeutigen Messele den Takfir auf einen Mushrik und auf einen Käfir nicht spricht, auch wenn er seinen Islam zeigt, auch wenn er an den Islam glaubt, auch wenn er alle anderen Wege als falsch ansieht, außer den Islam, ist es egal, er ist trotzdem ein Käfer, bis er nicht das Gegenteil zeigt von dem, wo er drauf ist. Das sagt Qadi Iyad in Ash-Shifa. Und es gibt einen Walid ibn Rashid, Rahimahullah, er hat ein Buch Al-Ijma'ul Aqdi, er bringt immer Konsens. Also in jeder Sache bringt er einen Konsens. In 374. Punkt sagt er folgendes. Er sagt, die Gelehrten haben den Takfir auf die Leute gesprochen, die den Takfir auf die Mushriks nicht ausgesprochen haben oder in ihren Kufur Zweifel hatten oder ihren Weg als richtig gesehen haben. Er sagt, die Gelehrten haben mit Konsens den Takfir auf diese Leute gesprochen. Jetzt kann jemand sagen und behaupten, ja Bruder, aber ich folge diesen Alim nicht, mein Gelehrter sagt das nicht, das interessiert mich nicht. Können die auch nicht sagen, zum Beispiel, ich werde euch jetzt zwei Überlieferungen von Abu Hanifa, rahimahullah, lesen und das lese ich folgendermaßen. Warum? Guck mal, es gibt Leute, die zum Beispiel sagen heute, Amel ist laut unserem Mezheb nicht von Iman. Deswegen, auch wenn jemand einen Schirk Amel hat, wir können den Takfir auf ihn nicht aussprechen. Gucken wir mal, was Abu Hanifa rahimahullah sagt. Das ist in Fiqh al-Absat zu finden. Er sagt, wenn ihn gefragt wird, was ist der Hukm einer Person, der den Käfer nicht als Käfer ansieht? Und er sagt, er ist selber wie der Käfer. Guck mal, ihm wird gefragt, was ist Hukm, was ist der Urteil einer Person, die den Käfer nicht als Käfer ansieht? Was ist mit ihm? Er sagt, er ist genauso wie er. Tamam? Und an einer anderen Stelle sagt er, von mir wurde überliefert von Sa'id ibn Musayyib, rahimahullah, wer den Käfer nicht auf die Position bringt, wo er ist, yani wer den Hukum nicht gibt, wer den Urteil nicht gibt, er ist genauso selber wie sie. Das sagt Abu Hanifa, rahimahullah. Und über Abu Hanifa kann ich auch Folgendes sagen, zum Beispiel, das kann man in Faidul Bari von Kashmiri lesen, als Jahm bin Safwan zu ihm kommt, er setzt sich mit ihm zusammen, er erklärt seine Aqida, Abu Hanifa, rahimahullah, sagt zu ihm, Ukhruj ya Kafir, geh raus, ey du Kafir. Wenn er jetzt durch die Amel auf ihn den Takfir nicht ausgesprochen hat, er hat doch sein Herz nicht rausgenommen, wie hat er auf ihn den Takfir gesprochen? Er dürfte ja, wenn Amel nicht vom Iman ist, wie, so wie die das heute deuten, ki, das ist Batel, dürfte er den Takfir nicht aussprechen. Und ich kann die Illa dieser Sache zum Beispiel von Qadiyyat vorlesen. Er sagt, Abu Bakr ibn al-Arami, das ist ein großer Gelehrter der Malikiten, er sagt Folgendes, wer bei dieser Sache stoppt, also den Takfir auf die Kuffar nicht ausspricht, er hat den Nass, also das, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, geleugnet und Zweifel davon gehabt. Tamam? Ich gebe euch noch ein Beispiel, Bruder. Ich werde viele Beispiele. Zum Beispiel Fir'aun. Ist sein Hukum im Koran offen? Ist offen, ne? Ist gar keine Frage. Was ist jetzt mit jemandem, der behauptet, ich kann auf ihn den Takfir nicht sprechen? Zum Beispiel wie Muhaddin ibn al-Arabi das in der Geschichte gesagt hat. Er sagt über Qaum von Nuh a.s., ich kann den Takfir auf die nicht aussprechen. Illa akhir. Das ist die Illa, Bruder. Das zu leugnen, was Allah subhanahu wa ta'ala über diese Person herabgesandt hat. Und er sagt dann Folgendes, Verse von Allah zu leugnen oder von ihnen Zweifel zu haben, das sind wahrlich Sachen, die nur ein Käfer machen kann. Das macht ein Muslim nicht. Yani ein Muslim ist nicht im Zweifel darüber, ob Allah subhanahu wa ta'ala recht hat oder nicht. Hasha wa kella. Das, was Allah sagt, das gilt. Zum Beispiel, dann lese ich von Imam Bayhaqi, rahimahullah. Er sagt, wer zum Käfer nicht Käfer sagt, er ist selber ein Käfer. Und das überliefert Salama ibn Shabib und das überliefert Ibn Hajar, rahimahullah. Ja, das ist Meinung von den allen. Ich kann viel, viel mehr davon lesen, subhanallah. Und Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, ich habe ja gerade von ihm gesagt, dass er das mit Konsens sagt. Ach ja, das ist in Durar al-Saniyah bei mir, also in der Auflage, was ich habe, im 10. Band auf der 91. Seite. Tamam? Dann kommt die mit Folgendes. Bruder, ist das eine Qaida, was im Koran und Sunnah so mit dem Wortlaut zu finden ist? Wer auf den Käfer den Takfir nicht ausspricht, er ist selber ein Käfer? Nein. Diese Qaida gibt es als Wortlaut nicht. Aber im Wortlaut gibt es auch Tawhid nicht als Master. Dann, verstehst du, was ich meine? Dann gibt es auch kein Tawhid, subhanallah. Es gibt auch das Wort Aqida nicht im Koran und Sunnah. Gibt es deswegen keine Aqida? Nein. Es gibt Verse, die darauf hindeuten. Zum Beispiel Allah sagt in Surah Baqarah, والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون. Diejenigen, die unsere Verse verleugnet, tamam, und dagegen Kufr machen, sie sind Bewohner des Feuers und für immer werden sie dort bleiben. Und die Leute, die den Käfer nicht zum Käfer erklären, in eindeutigen Sachen, haben über diese Person alle Verse geleugnet und nicht akzeptiert, auch wenn sie das nicht wahrhaben wollen, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Ja, kurz und knapp können wir Folgendes sagen, Bruder. In eindeutigen Angelegenheiten, in Masalas, die qat'i sind, wer auf den Käfer, den Takfir nicht ausspricht, er hat Allah subhanahu wa ta'ala geleugnet. Ganz einfach. Tamam? Zum Beispiel, wenn jetzt jemand heute sagt, okay, es gibt welche von den Leuten, ich habe einen getroffen, wo ich am Arbeiten war, der Deutschen Bahn, war einer, er war Hafizul Quran aus Ägypten. Er hat gesagt, ich kann zu Ahl Kitab nicht Käfir sagen, ich kann zu Juden und Christen nicht Käfir sagen, subhanallah. Was hat er jetzt damit gemacht? Er hat zum Beispiel von Surah Tauba den 30. Vers geleugnet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرِ ابْنُ اللَّهِ. Die Juden haben gesagt, Uzair ist Sohn von Allah. Hasha wa kella. Ist das eindeutige Schirk, Bruder? Ist eindeutige Schirk. Wer den Hukum dieser Person nicht gibt, er hat damit diesen Vers geleugnet, auch wenn er das nicht haben will. Zum Beispiel kommen wir zu Christen. Jetzt, ihr lebt in Deutschland, das ist ein christliches Land. Wenn jetzt jemand sagt, ich kann die Christen nicht zu Kuffar erklären, zum Beispiel wie Numan Ali Khan das macht. Er sagt, über alle Christen kann ich nicht sagen, dass sie in Feuer kommen werden. Was hat er jetzt gemacht? Bruder, er hat folgenden Vers geleugnet in Surah Maide, Vers 73. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Wer sagt, Allah ist der Dritte von dem Dritten, also eins von den Dreien, Tamam? Dreifaltigkeit. Er ist ein Käfer, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Yani, wer den Christen nicht zum Käfer erklärt, Bruder, er hat diesen Vers geleugnet. Ach, die Messele ist klar, değil mi? Ist einfach Allah'ın izniyle. Tamam. Ist das so, wie das heute benutzt wird? Jetzt gibt es zum Beispiel einige Brüder, sage ich mal, möge Allah azza wa jalla den Islah geben, die nutzen das folgendermaßen. Er hat selber für sich ein Porträt eines Käfers gezeichnet und er fragt dich jetzt, Bruder, machst du auf ihn den Takfir? Du sagst, nein, ich habe die Bedingungen dafür nicht. Er sagt, dann bist du auch ein Käfer. Wird diese Qaida so angewendet? So wird diese Qaida nicht angewendet. Wallahi, das ist Batil. Guck mal, diese Qaida, achi, beinhaltet vier Gruppen. Wer ist der Käfer, auf den man den Takfir sprechen muss? Wer ist dieser Käfer? Das teilen die Gelehrten durch vier auf, subhanallah. Einmal, das sind die Kuffar, deren Hukum im Koran offen ist. Deren Urteil ist im Koran eindeutig. Zum Beispiel Fir'aun. Sein Hukum ist eindeutig. Haman, Qarun, Abu Lahab. Solche Leute. Wer auf diese Leute den Takfir nicht ausspricht, er ist selber ein Käfer. Tamam? Zwei Leute, deren Kuffar mit Sunna feste, mit Ahadithen von Rasulullah. Zum Beispiel Abu Jahil. Gibt es einen Vers über Abu Jahil? Es gibt welche, die hindeuten, aber mit seinem Namen wissen wir nicht. Oder? Aber es gibt Ahadithe. Oder zum Beispiel Abu Talib. Wir wissen von Abu Talib auch, dass er ein Käfer ist von Rasulullah. Deswegen, wer diese Person nicht zum Käfer erklärt, der hat auch in dieser Sache den Nass geleugnet. Drittens, alle Leute, die sich einer anderen Religion zuschreiben, außer den Islam. Wir haben ja gerade den Vers vorgelesen, als Beispiel den Buddhisten gegeben. Und als viertens, Bruder, das ist jetzt der Punkt, der für uns wichtig ist, Leute, über deren Kufr und Schirk Konsens gibt. Leute, über deren Kufr Konsens, Ijma gibt. Okay? Ist verstanden, ne? Okay, dann, Bruder, kommen wir zu einer schwierigen Messele, was dann, also bis jetzt, was wir gesagt haben, wir haben nicht einen Ikhtilaf mit den Leuten. Bis jetzt, was wir gesagt haben, sagen die genauso. Also die Leute, die eine andere Religion haben, außer den Tawhid, sagen bis jetzt genau das Gleiche, wie wir das auch gesagt haben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Herrscher des heutigen Tages kommen, wir sagen, die gehören der vierten Gruppe zu, beziehungsweise eigentlich, die gehören der ersten Gruppe zu, weil Leute, die nicht mit dem regieren, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, oder die den Hukum von Allah subhanahu wa ta'ala wegmachen, es ändern, es für nichtig erklären, Bruder, der Schirk und Kufr dieser Leute ist eindeutig im Koran. Tamam? Zum Beispiel, wir werden noch ein ausführlicher Dirs darüber machen, inshallah. Wer jetzt Regierer, die Mächte heute nicht zum Käfer erklärt, zum Beispiel den Leuten wird ja gesagt, ja Bruder, wer den Takfir auf ihn machen will, der soll das machen, aber er soll die Leute in Ruhe lassen, die es nicht machen. Bruder, das geht nicht, das ist Batil. Warum? Weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Leute für Mushriks erklärt, für Kuffar erklärt, die seine Gesetze nicht ausführen oder es leugnen oder es nicht akzeptieren oder es ändern oder komplett aus der Welt schaffen, Allah subhanahu wa ta'ala hat kein Ikhtilaf über diese Leute. Und da, wo Allah subhanahu wa ta'ala nichts anderes sagt, darfst du auch nichts anderes sagen. Ist verstanden? Tamam. Zum Beispiel, ich habe ja von Ishaq ibn Rawahi schon vorgelesen, er sagt, im At-Tamhid überliefert er einen Konsens. Ich sage das jetzt direkt auf Deutsch, damit die Zeit jetzt nicht zu lang wird. Er sagt, die Gelehrten haben einen Konsens darüber, wer Allah beleidigt, wer den Gesandten beleidigt, wer einen Hukm von Allah wegmacht oder wer einen Propheten tötet, auch wenn er seinen Islam zeigt, er sagt von sich aus, dass er Muslim ist, er sagt, die Gelehrten haben einen Konsens, dass diese Person ein Käfer ist. Guck mal, Ishaq ibn Rawahi ist einer von den Salaf. Die Umma hat keinen Ikhtilaf in der Sache, wenn Allah, wenn jemand von Allah subhanahu wa ta'ala einen Hukm wegmacht. Die Umma hat einen Ijma darüber. Und ich lese jetzt zum Beispiel noch ein Ijma vor, subhanallah. Ibn Hazm, rahimahullah, er sagt in seinem Muhalla, La khilafa bayna ithnaini minal muslimin. Nicht mal zwei Leute haben einen Ikhtilaf, haben eine Meinungsverschiedenheit. Und das ist ein berühmter Ausspruch für Ibn Hazm, wenn er einen Konsens überliefert. Tamam? Er sagt, nicht mal zwei Muslime haben einen Ikhtilaf darüber, über wem, anna man hakama bi hukm al-Injil. Wer mit dem regiert von Injil, von der Bibel, er regiert mit der Bibel, mimma lam ya'ti bin nasi alayhi wahyun fi shari'ati al-Islam. In einer Messele, wo Islam, wo die Religion des Islams nicht gesprochen hat. Guck mal, einer regiert mit der Bibel in einer Messele, wo Koran und Sunna nicht gesprochen hat. Hat den Urteil nicht gegeben. Er sagt, فَإِنَّهُ كَافِرٌ مُشْرِكٌ خَارِجٌ عَنِ الْإِسْلَامِ. Zweifellos, er ist ein Käfer, er ist ein Mushrik und er ist raus aus dem Islam. Tamam? Bruder, jetzt überleg mal, in einer Messele, wo der Islam nicht spricht, nicht mal dort darfst du mit irgendwas regieren, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht herabgesandt hat. Und vor allem, guck mal, dass er Bibel sagt, ist sehr, sehr wichtig. Weil eigentlich, die eigentliche Bibel von Isa a.s. ist ja auch von Allah. Aber warum hat er das dann hier gesagt? Ach, der Koran hat sein Hukum aufgehoben. Guck mal, auch wenn eine Sache, was ursprünglich von Allah kommt, nicht mal damit darfst du regieren in einer Sache, wo Koran und Sunna nicht gesprochen hat. Tamam? Und das ist eigentlich ein Beispiel, hier kannst du für Bibel alles einsetzen. Tora kannst du einsetzen, Sabur kannst du einsetzen, Demokratie kannst du einsetzen, Laizismus kannst du einsetzen. Ist das verstanden, Bruder? Ach, das ist eine sehr wichtige Sache, subhanallah. Zum Beispiel Ibn Kathir, rahimahullah, er sagt in dieser Sache, فَمَنْ تَرَكَ الشَّرْعَ Wer die Scharia verlässt, al-Muhkam, al-Munazzal ala Muhammad ibn Abdillah, Khatim al-Anbiya, er sagt, der festen Religion, was herabgesandt worden ist, auf Muhammad, den Sohn von Abdullah, dem letzten der Propheten, wa tahakam ila ghayrihi min al-Shara'i al-Mansukha. Und er regiert mit Religion, deren Hukum aufgehoben worden sind. Zum Beispiel, so wie gerade wir vorgelesen haben vom Injil, Kafara, er ist ein Kafir. Und guck mal, dann kommt er zu Yasaq. فَكَيْفَ بِمَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الْيَسَاقِ Was ist denn mit demjenigen, der mit Yasaq regiert, وَقَدَّمَهَا عَلَيْهِ Und er bringt es vor Scharia, vor Koran und Sunna, مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ Wer das macht, كَفَرَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ Er ist ein Kafir mit Konsens der Muslime. Komm, Bruder, über Yasaq muss ich Folgendes sagen. Ihr wisst das von Genghis Khan. Und, aber in diesem Yasaq, es gibt Gesetze vom Koran, ha? Es gibt Gesetze vom Muslim, plus noch von der Bibel, plus von der Tora und das, was Genghis Khan selber sich ausgedacht hat. Tamam? Bruder, heute, die akzeptieren nicht einen einzigen Hukum vom Koran und Sunna. Lass mal einen Teil, die akzeptieren noch nicht mal ein einziges. Und vor allem, auch wenn sie 99,9% vom Koran akzeptieren würden, vom Koran und Sunna, und sie machen nur einen einzigen Hukum weg, zum Beispiel was? Steinigung der Leute, die Unzucht gemacht haben. Das reicht schon für ihren Kufr. Ist das verstanden, Bruder? Die müssen nicht alles aufheben. Und guck mal, Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt in diesem Mesele, wal insanu mata halala al haram al mujma alay, er sagt, wenn er etwas für erlaubt erklärt, was aber verboten war mit Konsens, au harrama al halal al mujma alay, oder er sagt, er erklärt etwas für verboten, aber es ist eigentlich erlaubt mit Konsens, yani er erklärt etwas für verboten, was Allah für erlaubt erklärt hat, oder andersrum. Tamam? أو بدل شرع المجمع عليه oder er ändert die Scharia. So wie die Gesetzgeber das heute machen. Ändern die nicht den Islam, Bruder? Beziehungsweise die Gesetzgebung Allahs? كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. Er sagt, er ist ein Kafir, er ist ein Murtad mit Konsens der Fuqaha. Gibt es eine Meinungsverschiedenheit? Gibt es nicht, Bruder. Ich könnte viel mehr lesen. Ich glaube, das reicht. Okay, jetzt müssen wir aber ein paar Ausnahmen erwähnen, damit das nicht falsch verstanden wird. Zum Beispiel, Bruder, das gilt für Meseles, die qat'i sind, die fest sind. Was ist zum Beispiel eine feste Mesele? Bruder, das sind Dalale und, yani, wie sagt man das auf Deutsch? Einmal die Meinung, was es sagt. Guck mal, das, was darauf hindeutet, ist einmal das eine, das muss klar sein. Tamam? Und der Weg, der zu uns kommt, zum Beispiel mit einem schwachen Hadith in Aqidah, kannst du den Takfir auf Leute nicht aussprechen. Das ist das, was ich meine. Tamam? Zum Beispiel geben wir ein paar Beispiele, wo es nicht der Fall ist. Zum Beispiel, was ist jetzt mit dem Unterlassen des Gebets? Es gibt zum Beispiel ein Hadith von Rasulullah, wo Rasulullah für solche Leute den Begriff Kufr verwendet. Man tarakaha faqad kafara, wer es unterlässt, er ist ein Kafir. Hier sind die Gelehrten Meinungsverschiedenheit gegangen. Und zwar, ob das ein großer Kufr ist oder ob das ein kleiner Kufr ist. Deswegen, wir folgen der Meinung, der Unterlasser des Gebets, er ist ein Kafir. Aber wir können auf die Gelehrten den Takfir nicht aussprechen, die auf ihn den Takfir nicht gemacht haben. Warum? Weil diese Mesele ist nicht qat'i. Diese Mesele ist nicht fest. Da gibt es Meinungsverschiedenheit. Okay, Bruder? Ich gebe euch noch ein Beispiel. Zum Beispiel, Rasulullah sagt, wer zu einem Zauberer geht, wer zu einem Sahir geht, er hat das geleugnet, womit ich herabgesandt worden bin. Er verwendet wieder den Begriff hier Kufr. Imam Ahmed, rahimahullah, er sagt Folgendes. Er sagt, wer zum Zauberer geht und er glaubt daran, dass er die Zukunft weiß, er sagt, das ist Kufr, das ist großer Kufr, aber wenn er dahin geht, er ist nur neugierig, was er macht, aber er glaubt nicht daran, dass er Raib kennt, er sagt, das ist kleiner Kufr, das ist ein Fasiq. Zum Beispiel bei dieser Person können wir auch auf Imam Ahmed den Takfir nicht sprechen. Warum? Weil es gibt Meinungsverschiedenheit in dieser Sache. Das, was in diese Qaida, in diese Regel reinpasst, Bruder, sind nicht die Meinungsverschiedenheiten. Wir reden nicht über die Leute, über die es Meinungsverschiedenheit gibt. Vor allem, das wird uns ja vorgeworfen, ihr seid Übertreiber, ihr macht den Takfir auf Muslime. Bruder, wir machen den Takfir auf Muslime nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns darüber bewahren. Nur die Leute geben Leuten den Hukum des Islams, wo Allah subhanahu wa ta'ala den Hukum des Kafirs gibt. Zum Beispiel, komm, wir haben gerade mehrmals Konsens gelesen über die Leute, die nicht mit dem regieren, was Allah herabgesandt hat. Beziehungsweise es ändern oder es für nichtig erklären. Die Umma hat Konsens über diese Menschen, auf die heutigen Regierungen, auf die heutigen Mächte. Wo? Und wir haben ja gerade vorgelesen, 4 Punkte gibt es. Was war der 4.? Die Leute, über deren Urteil Konsens gibt. Achi, kurz, wir können das so zusammenfassen. Wer heute auf die Leute, die über den Regierungen, also die Regierung bildet, beziehungsweise auf die Abgeordneten, den Takfir nicht ausspricht, er ist selber ein Käfer. In dieser Sache gibt es keinen Ikhtilaf, weil das ist eine Mesele von Tashri'. Tashri' ist eindeutig, aber über diese Mesele werde ich nochmal einen separaten Ders machen, deswegen gehe ich jetzt nicht weiter drauf hinein. Tamam? Evet. Yani kommen wir nochmal zu demjenigen, wenn jemand behauptet, Bruder, ich habe keinen Schirk, ich habe keinen Kufur, ich bete Allah alleine an, aber ich kann den Hukum folgender Person nicht geben. Kann er das sagen oder nicht? Kann er nicht sagen. Und er ist auch damit nicht entschuldigt, Bruder. Weil er läuft Gefahr, Allah subhanahu wa ta'ala's Verse zu leugnen. Weil genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala die Christen, die Juden oder die Leute, die sich eine andere Religion nehmen, außer dem Islam, für Käfer erklärt, er erklärt genauso im gleichen Buch die Leute, die nicht mit dem regieren, was er herabgesandt hat, oder die mit etwas anderes regieren, was sie selber erschaffen haben, genauso zu Käfer. Und guck mal, ich stelle euch eine Frage. Gibt es im Koran mehr Verse über den Kufur von Christen und Juden oder über den Schirk von Muschriks? Über den Schirk von Muschriks, Bruder. Gibt es mehr Verse, subhanallah. Und Bruder, warum ist diese Messe so wichtig? Achi, Tawhid ist nicht nur eine Sache, was man theoretisch lebt. Man muss es praktisch leben in seinem Leben. Ich weiß, das ist in Deutschland sehr schwer. Amma walakin, Takfir ist eine Sache, womit die Propheten gekommen sind. Und guck mal, wir haben gerade gesagt, Salih a.s. ist zu seinem Qaum gekommen, er hat zu Allah eingeladen und sofort sie wurden verfeindet. Weswegen? Wegen dem Takfir, Bruder. Tamam? Jetzt eine Sache, was wir mit diesem Messel auf jeden Fall auch ansprechen müssen, das wird auch sehr viel gefragt. Gibt es Takfir und Musalsal im Islam? Ketten-Takfir. Gibt es Ketten-Takfir im Islam? Guck mal, Takfir und Musalsal, sowas hat in der Geschichte niemand ausgesprochen. Tamam? Ja, nee. Es gibt Ketten-Takfir, sowas hat in der Geschichte niemand ausgesprochen und wir können kurz und knapp Folgendes sagen. Es gibt kein Takfir und Musalsal, kein Ketten-Takfir, aber es gibt Folgendes, Bruder, und jetzt das ist sehr wichtig. Wer in einer eindeutigen Messele auf dem Muschrik bzw. auf dem Käfer den Takfir nicht ausspricht, ist egal, ob an der ersten Stelle ist oder an einer Millionsten Stelle, er ist trotzdem ein Käfer. Ja, hier geht es nicht nach der Zahl, Bruder. Hier geht es nach der Meinung und zwar folgendes. Spricht er den Takfir auf Muschriks und Käfer aus oder nicht? Wenn er das macht, dann ist er sowieso gerettet. Wenn er das nicht macht, ist egal, an welcher Position er ist raus aus dem Islam. Und guck mal, ich habe gerade gesagt, Mohammed ibn Abdul Wahhab, er sagt, es gibt Konsens darüber. Und er erwähnt als eines der Punkte von Auslöscher des Islams. Allahu Akbar. Tamam? Guck mal, Rasulullah alayhi salatu wassalam, er ist doch gekommen, um mit den Leuten zu kämpfen. Und er sagt doch, ich wurde befohlen, mit den Leuten zu kämpfen, bis sie bezeugen, dass es kein Ilah gibt außer Allah subhanahu wa ta'ala und dass ich sein Gesandter bin. Hat er nicht deren Besitz als halal angesehen? Hat er nicht deren Blut als halal angesehen? Was ist das für ein Hukum? Das ist ein Hukum des Takfirs, Bruder. Tamam? Und zum Beispiel, es gibt auch Leute, die sagen, wir sind liberal und wir sind zu allen Leuten gleich. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, jeder kann sich die Religion aussuchen, die er will. Er soll diese Religion leben, wer will. Kannst du dich an eine Sache erinnern? Da hat doch einer gesagt, einer ist doch zum Konventier gekommen. Und er sagt zu ihm, guck mal, eigentlich, und vor allem, der betet den Leuten vor, ha? Er sagt, eigentlich, wenn du ein guter Mensch bist, könntest du auch weiter Christ bleiben, müsstest eigentlich gar nicht Muslim werden. Hat er das nicht so gesagt? Kannst du dich erinnern? Allahu Akbar. Oder die sagen, wir sind zu jeder Religion gleich entfernt. Tamam? Achi, wer das sagt, ist in diesem Hukum drin. Er ist raus aus dem Islam. Tamam? Oder einige sagen, Islam ist genauso wie Judentum. Islam ist genauso wie Christentum. Alle haben die gleichen Rechte. Alle sind gleichberechtigt. Bruder, wer das sagt, ist raus aus dem Islam. Weil er akzeptiert den Vers, Inna dina indallahi al-Islam nicht. Weil Allah die einzige Religion, die akzeptiert wird, ist Islam. Tamam? Guck mal, es gibt Abdul Aziz bin Abdullah, oder er heißt, glaube ich, Abdul Aziz bin Ar-Rajihi, das ist einer von den Sud-Gelehrten, wo er hat einen sehr schönen Punkt erwähnt in dieser Scherch von dieser Qaida, das hat mir sehr gut gefallen, das wollte ich euch sagen. Er sagt, diejenigen, die auf die Muschriks den Takfir nicht aussprechen, die haben den Tarut noch nicht geleugnet. Tamam? Subhanallah. Und als ich das von ihm gelesen habe, welcher Vers ist mir eingefallen? قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Zweifellos bei Ibrahim und die Leute, die bei ihm sind, gibt es für euch ein sehr schönes Beispiel. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ. Als sie zu ihrem Volk gesagt haben, إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Wir sind fern von euch und von dem, was ihr anbetet außer Allah. Guck mal, wem sagt er zuerst? Er sagt die Muschriks zuerst, Bruder. Guck mal, er sagt nicht die Tawarit zuerst. Er sagt nicht die Götzen zuerst. Er sagt, wir sind erst fern von euch und danach von dem, was ihr anbetet, außer Allah. Kafarna bikum. Und wir sind fern von euch. Wir sind beri auf euch. Wir sprechen den Takfir auf euch aus. Ich glaube, der Vers ist bekannt. Ich brauche da weiter nicht reinzugehen. Ach, hier gibt es noch eine Frage diesbezüglich? Nicht? Ich denke, es ist verstanden. Ich fasse den Ders inshallah noch einmal ganz kurz zusammen, weil das ist eigentlich sehr einfach. Bruder, in einer Angelegenheit, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat oder sein Prophet a.s.w. hat sprechen lassen, wenn die Sache fest in der Religion ist, wenn die Sache qat'i ist, fest ist, eindeutig ist, man kann sich vor dem Takfir nicht zurückhalten. Man kann sich vor dem Takfir der Tawarit heute nicht zurückhalten, weil das ist eine Bedingung, um überhaupt in den Islam einzutreten. Ja, kurz kann man Folgendes sagen, wer den Takfir auf die Mushriks und auf die Kuffar nicht ausspricht, er kann kein Muslim sein. Weil wenn du sagst, La ilaha illallah, um in diese Religion reinzukommen, du leugnest nicht nur andere Götter, alle Götter außer Allah, du leugnest auch diejenigen, die die anbeten. So wie wir gerade im Vers vorgelesen haben. Möge Allah uns in dieser Sache ein gutes Verständnis geben und auf die Religion Relech leiten, mit der er zufrieden ist. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.